Ebenso war der dicke Oberstleutnant, eigentlich war er ja nur Stabskapitän AD, nicht erschienen. Aber es stellte sich heraus, dass er seit gestern früh sinnlos betrunken war. Mit einem Wort, es waren bloß erschienen der Pole, dann ein hässlicher, schweigsamer Kanzlist in einem stark glänzenden Frack mit Pusteln im Gesicht und einem widerlichen Geruch und noch ein tauber und fast erblindeter alter Mann, der früher Postbeamter gewesen war und den jemand vor urdenklichen Zeiten und aus unbekannten Gründen bei Amalia Iwanowna untergebracht hatte und für ihn zahlte. Es erschien auch noch ein betrunkener, verabschiedeter Leutnant, eigentlich ein Proviantmeister, mit einem höchst unanständigen, lauten Lachen und obendrein auch noch ohne Weste. Ein anderer von den Gästen setzte sich einfach gleich an den Tisch, sogar ohne Katharina Iwanowna zu begrüßen, und zu guter Letzt tauchte eine Gestalt im Schlafrock auf, da sie keine Kleider besaß. Aber das war denn doch so unanständig, dass es Amalia Iwanowna und dem Polen gelang, sie wieder hinaus zu expedieren. Der Pole hatte übrigens noch zwei andere Polen mitgebracht, die niemals bei Amalia Iwanowna gewohnt hatten und die niemand vorher in ihrem Hause gesehen hatte. Dies alles reizte Katharina Iwanowna in höchstem Grade. Für wen waren denn schließlich alle Vorbereitungen getroffen? Man hatte sogar die Kinder, um Platz zu gewinnen, nicht am Tisch untergebracht, der ohnehin das ganze Zimmer einnahm, sondern für sie in der hinteren Ecke auf einem Koffer gedeckt, vor dem die beiden Kleineren auf einem Bänkchen saßen, während Politschka als die Größere auf sie aufpassen, sie füttern und ihnen, wie Kindern aus feinem Hause, das Näschen putzen musste. Mit einem Wort, Katharina Iwanowna glaubte, alle mit doppelter Würde und sogar mit Hochmut begrüßen zu müssen. Manche blickte sie besonders streng an und bat sie von oben herab, sich an den Tisch zu setzen. Da sie aber aus irgendeinem Grunde meinte, Amalia Iwanowna für alle Nicht-Erschienenen verantwortlich machen zu müssen, begann sie plötzlich, sie äußerst nachlässig zu behandeln, was jene sofort bemerkte und wodurch sie sich sehr verletzt fühlte. Ein solcher Anfang deutete auf kein gutes Ende. Endlich hatten alle Platz genommen.